Ihr habt den Blues und ich kann nichts dafür. Ich stelle keine Weichen, geh den Zaun der anderen streichen. Das Karussell dreht sich um sich selbst. Die Moral von der Geschichte würde ich so gern wissen, wenn sie richtig wäre. Als würden sie für alle stehen.